Deutschlandfunk. Corso. Für die Trekkies ist in dieser Woche wieder ein großer Tag. Ein neuer Star Trek-Film kommt ins Kino. Kirk, Spock und Pille treffen in ihrem neuen krachigen Abenteuer auf dem Bösewicht Crawl, alias Idris Elba, und bringen das Raumzeit- oder auch das Computeruniversum durcheinander. Aus CGIs, also im Computer generierten Bildern, besteht auch der neue Steven Spielberg-Film BFG, Big Friendly Giant, basierend auf dem Kinderbuch Sophiechen und der Riese von Roald Dahl. In unserer Rubrik Neue Filme stellt Hartwig Tegeler eben diesen Film BFG vor und außerdem Mika Kaurismäkis filmische Christina von Schweden-Biografie The Girl King. Zunächst aber geht es um eine Liebe, die ihre Protagonisten wie regelrecht in den Wahnsinn treibt. Ma, Folie, mein Wahnsinn, Hannas Wahnsinn, ihre Verrücktheit. Dabei erzählt Andrina Mratschnika doch nur eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Auf den ersten Blick. Jan, Sabine Tambrea, wirkt geheimnisvoll, angeblich ist er Musiker. In jedem Fall schickt er Handyfilme an Hannah, gespielt von Alice Dwyer, die ihn gerade getroffen hat. Ich übe, ohne dich zu sein. Ich werde nicht an deine Haut denken. Doch als Jan bei Hannah vor der Tür steht, ist es schon vorbei mit der Leichtigkeit des Anfangs. Geh nicht. Ich muss. Aber ich kann doch nicht ohne dich leben. Wie hast du es denn die letzten 29 Jahre geschafft? Ach, das war doch kein Leben. Die Handy-Filmbriefe verändern sich, sind gar nicht mehr romantisch, sondern werden brutal, sadistisch. Jan verwandelt sich in einen Stalker. Oder ist es ganz anders? Ma Folie ist ein wunderbar böses Stück über romantische Liebesobsessionen, die, so wie es sich beim guten Kino gehört, in schwarze Romantik abgleiten. Zeitgemäß garniert mit Smartphone-Filmchen, in denen der vermeintliche Mann des Lebens sich als Sadist entpuppt. Oder, noch einmal gefragt, ist es ganz anders? Hat Hannah sich die Realität zurechtgeträumt? Vielleicht präziser, zurechtgealbträumt? Woher weißt du, dass Jan in den Donaukanal gefallen ist? Na, hast du doch gesagt. Hab ich nicht. Wer verzerrt hier die Realität? Diese Frage, das ist das Schöne an Ma Folie, die muss jeder selbst beantworten. Ma Folie von Andrina Mratschnika. Verwirrend, wunderbar, empfehlenswert. Aber warum hast du mich hierher gebracht? Warum gerade ich? Fragt das Waisenmädchen Sophie den Riesen BFG, der sie entführt hat. BFGs Antwort in ganz eigentümlicher Diktion ist pragmatisch. Es ging doch nicht anders. Das immer Erste, was du getan hättest, das wäre loszurennen und herauszutrompetern, dass du tatsächlich einen echten Riesen gesehen hast. Da ist Sophie nun in BFGs Höhle in der Wildnis. In dessen Welt ist aber auch dieser sanfte Riese ein Außenseiter, so wie das Londoner Waisenmädchen. Seine Nachbarn sind riesige Menschenfresser. Na, du Hämpfling zu Hause. Die es am Ende des Films loszuwerden gilt. Vorher aber werden Sophie und der sanftmütige Gigant BFG, der Best Friendly Giant, zu Freunden. Du bleibst schön hier. Nein, bleib ich nicht. Doch, du bist ein kleines Lebewesen. Und Lebewesen sind wie Erdberge mit Sahne drauf für diese Riesen da draußen. Steven Spielbergs Film BFG verhandelt das alte Thema dieses Kinoträumers, nämlich die Sehnsucht nach der Familie. Das Kind, verloren in der Welt, sucht einen Freund, der seine Einsamkeit versteht und findet ihn 1981 im außerirdischen E.T. oder jetzt im freundlichen Riesen in BFG. Spielbergs Roald Dahl-Verfilmung ist technisch perfekt, die Welt der Riesen und der kleinen Menschen wunderbar inszeniert. Doch die schöne, mitunter auch saukomische Geschichte hat einige Längen. Allerdings werden die durch die Präsenz von Mark Rylance ausgeglichen. Der britisch-amerikanische Shakespeare-Schauspieler gab Spielbergs kalte Krieg-Thriller Bridge of Spies in der Rolle als sowjetischer Spion eine unglaubliche Tiefe. In BFG ist der Big Friendly Giant eine Mischung aus computeranimierten Bildern und dem realen Ausdruck dieses Schauspielers. Doch in diesem Mix strahlt Mark Rylance seine Augen, die Mimik, die Stimme, als Sophies riesenhafter wie väterlicher Freund ganz durch. Mark Rylance humanisiert die Computerbilder. Allein das macht BFG sehenswert. BFG von Steven Spielberg, empfehlenswert. Das ist Blasphemie. In unserer Welt ungebildet zu sein, das wäre Blasphemie. Eine faszinierende Frau, diese Christina von Schweden. Maßgeblich hat sie zum Ende des Dreißigjährigen Krieges beigetragen. Mit 6 Jahren, 1632, folgte sie ihrem Vater auf den schwedischen Thron, übernahm mit 18 die Regierungsgeschäfte und wollte Schweden zu einem Zentrum der Aufklärung machen. V Fast aktuell klingt Christinas Satz in Mika Kaurismäkis Film The Girl King über die um sich greifende Ignoranz. Die Menschen verachten Gelehrte und jegliche Bildung erscheint ihnen suspekt. Die bei uns relativ unbekannte schwedische Schauspielerin Malin Buskar verleiht Christina eine androgyne Aura. Denn neben dem Kampf um die Aufklärung geht es Regisseur Mika Kaurismäki um den scheiternden Versuch Christinas, ihre Liebesbeziehung zur Hofdame Ebba in jenen patriarchalen Zeiten zu leben, gegen gesellschaftliche Konventionen. Am Ende gibt Christina ihre Regentschaft auf und geht nach Rom. Dort tritt die Aufklärerin zum katholischen Glauben über. Ein Widerspruch, ein Geheimnis, das Regisseur Mika Kaurismäki seiner Figur lässt. The Girl King von Mika Kaurismäki. Manchmal kühl, aber spannend und empfehlenswert. Unser Filmkritiker Hartwig Tegeler über die neuen Filme, die ab morgen zu sehen sind.